Da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, wollen wir halten am Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir ja den Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wollen uns rühmen über die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht das allein, sondern wir wollen uns auch rühmen der Drangsal, in der Gewissheit, dass die Drangsal Geduld bewirkt, die Geduld Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns verliehen ward, wenn ja doch Christus zur Zeit unserer Schwachheit, also für Gottlose, in den Tod gegangen ist. Kaum nimmt jemand sonst den Tod auf sich für einen Gerechten, doch mag sich noch immerhin einer entschließen, für die gute Sache in den Tod zu gehen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, da wir noch Sünder waren. Umso viel mehr werden wir jetzt, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, gerettet werden durch ihn vom Zorngericht. Wenn wir als Feinde mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir umso gewisser gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind, und nicht nur das, sondern nachdem wir uns auch in Gott rühmen dürfen durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und hat sich so auf alle Menschen der Tod verbreitet, daraufhin, dass sie alle gesündigt haben, denn Sünde war da in der Welt, auch schon vor dem Gesetz, wird sie auch nicht angerechnet, wo kein Gesetz ist, der Tod hat dennoch von Adam bis Moses geherrscht auch über die, welche nicht gesündigt haben in derselben Weise der Verletzung eines Gebotes, wie Adam, der das Vorbild des Zukünftigen war, doch. Nein, es ist bei der Gabe der Gnade nicht so wie beim Fall, sind dort die vielen gestorben durch den Fall des einen, so hat sich die Gnade Gottes und das Geschenk durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus noch ganz anders an den vielen reich erwiesen, und es ist anders bei der Gabe, als dort, wo der eine Sünder der Anlass ist. Dort nämlich ist es der eine, von dessen Gericht die Verdammnis ausgeht, hier sind es viele Fehltritte, von welchen aus die Gnadengabe zum Gerechtsein führt. Hat durch den Fall des einen der Tod als König geherrscht eben durch den einen, so werden dagegen nun die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, selbst als Könige herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. In diesem Sinne also gilt es, wie durch einen Fall es für alle Menschen zur Verdammnis kommt, so durch eine Rechttat für alle Menschen zum Rechtsspruch des Lebens. Nämlich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als gerecht hingestellt werden. Das Gesetz aber ist dazwischen hereingekommen, damit die Übertretung völlig werde. Wo aber die Sünde völlig wurde, da ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde im Tode geherrscht hat, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus unseren Herrn.